Aufnahme läuft, dann sage ich Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Wir melden uns heute aus unserer wunderschönen Hauptstadt Berlin, denn wir sind hier in nicht geheimer, aber durchaus spezieller Mission, Thorsten. Was machen wir hier? Das stimmt, wir sind wieder mal unterwegs und zwar im Auftrag des E-Payments. Im Auftrag des E-Payments, wir möchten schauen, dass man im Internet auch bezahlen kann. Ja, das kann man ja schon. Ja, aber auch Behördendienstleistungen im Internet bezahlen. Ja, da hast du recht. Da ist noch, sind noch dicke Bretter zu bohren. Ja, wir sind hier in der Hauptstadt ohne Hauptstadtkorrespondent. Der ist nicht da. Der ist. Wir kommen in die Hauptstadt und der ist nicht da. Typisch. Ja, das haben wir ihm schon auf die Nase gebunden. Aber irgendwann wird es wieder, dass wir alle zusammen podcasten. Ja, was haben wir denn alles erlebt? Erzähl mal. Ja, du, wir waren gestern schön unterwegs, haben eine sehr, sehr interessante Location beaufsichtigt. Nee, nicht beaufsichtigt, sondern... Wir waren dort, wir haben begutachtet. Wir waren begutachtet einem, haben wir in, sie. In einem Raumschiff, in einem abgestürzten. In einem abgestürzten Raumschiff, dessen Antenne der Berliner Fernsehturm ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da hast du recht. Das ist nicht der Berliner Fernsehturm, das ist die Antenne. Das ist die Antenne, die als Berliner Fernsehturm getarnt ist. Ja. Haben da sehr, sehr interessante Gespräche geführt in einer sehr, sehr futuristischen, in einem futuristischen Raumschiff, wenn man es so nennen will. Spezielle Raumschiffe kennt man ja nicht so unbedingt, ne? Ja, und heute haben wir einen interessanten, kurzweiligen Workshop gehabt. Mhm, das stimmt. Wir haben zwei Führungen gemacht durch ein Ministerium des Bundes. Ja, die waren wirklich hervorragend. Also, gut, die Seabase, das abgestürzte Raumschiff, an das kommt es natürlich nicht ran. Nicht ganz, aber speziell die erste Führung war mit sehr viel Herz und sehr viel Emotionen und sehr viel Wissen dabei. Die zweite war mir persönlich ein bisschen zu langatmig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, jetzt erzählen wir doch mal, was wir gemacht haben. Also wir sind im Finanzministerium zu Gast, da haben wir zwei Workshop-Tage. Nicht mit dem Finanzministerium, aber wir dürfen in den Räumlichkeiten den Workshop abhalten. Und da hat uns das Finanzministerium zwei Führungen zur Verfügung gestellt. Und zwar einmal in, wie heißt das Ding, Postbau? In dem ehemaligen Postamt, ja. Das war zu Reichszeiten schon die Post. Dann war es zu DDR-Zeiten die Post. Und dann nach Regierungswechsel von Bonn nach Berlin wurde es dann eben das Bundesfinanzministerium. Ein Teil des Bundesfinanzministeriums. Ganz genau. Also wirklich ein sehr schöner Bau, bestimmt aus drei Bauabschnitten und... Damals konnte man noch Verwaltungsgebäude bauen, die nicht aussahen wie Verwaltungsgebäude. Tatsächlich sehr schön, auch sehr gelb von außen, was auch für die Post spricht. Glaube ich eher Zufall? Glaube ich gar nicht, aber egal. Sehr, sehr schöne Gegend auch. Gepflegte Gärten mit beeindruckenden Statuen auch, die mal auf dem Dach standen, jetzt mittlerweile aber im Garten stehen. Griechische Götter, die sowohl für die Post als auch für den Versand generell oder die Macht, die die Post hat, wie auch immer man das interpretieren möchte. Ja. Also ich habe gesehen Hermes, Athene, Hera und Poseidon. Jeder kann sich jetzt seinen Teil dazu denken, der sich ein bisschen mit griechischer Mythologie auskennt. Das war der eine Teil und dann der zweite Teil, das war ein bisschen mehr historisch, oder? Ja, das ist und zwar ist das tatsächlich der Bau des Bundesfinanzministeriums quasi ihr Hauptsitz und der stammt aus NS-Zeiten. Der bestand ja vor NS-Zeiten schon, wenn ich das richtig gelernt habe. Nee, den haben sie abgerissen. Aber genau, den Teil haben sie abgerissen und dann zu NS-Zeiten für den Göring neu gebaut. Mhm. Mit natürlich entsprechend vielen Möglichkeiten, auch die Symbolistik der damaligen Zeit darzustellen. Ja, und was ganz erstaunlich ist, die haben das damals gebaut innerhalb von 18 Monaten. 18 Monaten, da haben tausende Menschen Tag und Nacht in verschiedenen Schichten dran gearbeitet, um diesen Bau so schnell fertig zu bekommen. Mhm. Und es ist nicht irgendein Bau, das ist Deutschlands größtes Verwaltungsgebäude mit über 7 Kilometer Gang. 6,9 waren es. Ja, 7, ja gut. Die 100 Meter. Auch sehr hoch und dann haben wir eben gelernt, was da zur NS-Zeit gelaufen ist, was natürlich auch zu DDR-Zeiten da war. Wir haben gelernt, dass ein Ehepaar mitsamt Kind geflüchtet ist von diesem Haus. Wo ich mich immer noch frage, wie die das gemacht haben. Wie die zu DDR-Zeiten in das, über das Haus der Ministerien reingekommen. Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Jedenfalls war dieses Gebäude tatsächlich höher als die Berliner Mauer. Und sie konnten dann mit Hilfe eines auf Westseiten bereitgestellten LKWs und eines Stahlseils, das mittels dieses LKWs und des Fahnenstangens straff gezogen wurde, konnten sie fliehen. Erfolgreich, alle wohlbehalten. Und natürlich auch haben wir ein bisschen gelernt, was heute darin passiert. Ja, der Finanzminister sitzt da und wir waren in zwei hervorragenden und wirklich beeindruckenden Konferenzsälen, die auch sehr geschichtsträchtig waren. Ja. Inzwischen sehr modern aufbereitet wurden und zweimal das angebliche Arbeitszimmer von Göring. Beides Mal stimmt wohl nicht, weil der hatte wohl eine Stadtvilla in der Ecke und hat dann da seine Besucher empfangen. Der uns da geführt hat, der war auch hervorragend, hat gesagt, hier hat man gesagt, das war Görings Arbeitszimmer. Er hatte hier keins. Nächsten Saal, hier hatte man gesagt, das wäre Görings Arbeitszimmer. Betonte wieder, er hatte hier kein Arbeitszimmer. Ja. Dennoch speziell der zweite Saal, das war der, wie hieß der? Eurosaal. Der Eurosaal. Sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr groß, mit schöner Holzvertäfelung drin, schöner Akustik, super Akustik drin. Also und da, viel, viel Technik, also echt Hightech. Da könnte man wunderbar Podcasts aufnehmen. Das stimmt, mhm. Sogar Videopodcasts. Da wird nämlich genau die Kamera mal auf den gerichtet, der gerade spricht, automatisch. Tolle Sache, das mit Simultanübersetzerkabinen, 6 Stück waren es, glaube ich. Ne? Schönes Ding. Und mein besonderes Highlight in diesem Abend war, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben Paternoster gefahren. Ja, Paternoster, großartig. Also ein tolles Relikt aus, ich bin 2-3 Tage älter als du, ich kenne das noch länger. Für die, die es nicht kennen, das ist das, was im Vorspann von Stromberg, wo der gute Mann drin sitzt und gähnt und ein- und raussteigt. Das ist ein Paternoster. Ja, ein Aufzug mit vielen Kabinen quasi. Und wie haben sie den Paternoster genannt? Wie heißt es in Beamtendeutsch? Beamtenschaufel? Nee. Nee, Beamtenbagger, glaube ich, oder? Nee, Beamtenbagger ist der Große. Nee, der Große ist der Bonzenschaufler, oder? Und, ja, irgendwie. Irgendwie so. Also natürlich hat man da auch für Berliner Verhältnisse entsprechende Namen parat. Ja. Cool. Toll. Ja, also wirklich mal sehen, wie der Workshop morgen wird. Ja, also wir sind schon recht weit. Bin gespannt, wie sie die Software entwickeln wird. Was mich persönlich ein bisschen enttäuscht, ich bin jetzt seit mehr als 24 Stunden in Berlin, ich habe noch keine Currywurst gegessen. Das machen wir morgen auf dem Heimweg. Das hoffe ich doch. Ja, dafür warst du schon in der Mall of Berlin. Ich war in der Mall of Berlin, das war ich aber letztes Mal auch schon. Und du bist U-Bahn gefahren. Das kann ich in München auch. Bist noch nicht überfallen worden? Das stimmt, das überrascht mich auch ein bisschen. Du warst im Sony Center. Ja, und wir waren ein Gemüsedöner essen. Ach, das stimmt. Gestern waren wir Gemüsedöner essen und nicht Alibabas Gemüsedöner, sondern einen doch eher unbekannten, also für unsere Verhältnisse unbekannten. Ein relativ kleiner Laden, aber sehr, sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Freundlicher Besitzer. Ja, das war nicht der Besitzer, das war der Angestellte, aber sehr nett, der hat uns alles erklärt. Ja. Er kennt auch München. Natürlich, besser als wir wahrscheinlich. Das genau. Kam mir teilweise so vor. Und er konnte sich nicht, verstehen, warum es in München keine Gemüsedöner gibt. Hier unser Aufruf: Münchner Gemüsedöner. Genau, an alle Münchner Dönerbuden. Macht Gemüsedöner und holt euch in Berlin auf der, wie hieß die Straße? Keine Ahnung. Irgendwo in der Nähe vom Märkischen auch Platz. Bei Alibaba kann man sich Anregungen holen. Im Zweifel. Irgendwo in der Nähe vom Märkischen Platz oder Märkisches Tor ist dieser Dönermann und da einfach mal hingehen und fragen, wie machst du das und dann genauso Fantasia umsetzen. Heißt der, Fantasia. Ja. Wenn wir einen Link dazu finden, findet ihr in den Shownotes. Shownotes, genau. Ja, mehr habe ich momentan nicht auf Lager. Nochmal zurück zum Gemüsedöner. Also Gemüsedöner ist nicht Döner aus Gemüse, sondern ist Döner mit Fleisch, Salat, Kräutern und Gemüse. Und zwar haben die so eine Art Ratatouille in der Richtung. Ja, war das. Kann man so sagen. Ja. Das war sehr, sehr, sehr lecker. Und Paprika sehr gut und Gurke und Zucchini war dabei, glaube ich. Und noch ein paar Gewürze dazu und das Dönerbrot war selbst gebacken. Ja. Und nicht so ein Gummifladenbrot, wie man das in München immer bekommt. Wahl aus 3 verschiedenen Soßen, Knoblauch, Kräuter und Schaf, Kombinationen möglich. Kombinationen zu empfehlen. Man braucht tatsächlich am Anfang eine Gabel. Ja, das stimmt. Man wird wirklich gut satt und man bezahlt nicht mehr als in München. Ach, siehst du, ich habe ein Foto gemacht, das werden wir mit verlinken. Das Foto, hast du ein Foto gemacht. Warum? Natürlich. Ja, wir sind nicht der Kulinarikast, aber wir müssen jetzt mal aufhören. Wir sind E-Government-Podcast, nicht Kulinarikast, deswegen. Leute, hier in Berlin ist es gut. Die Ministerien, das Finanzministerium ist interessant. Leider gibt es die Führungen nicht öffentlich. Man muss sich direkt ans Presseamt wenden. Man hat aber Chancen, da reinzukommen, wenn man gerade in einer größeren Gruppe kommt. Wirklich empfehlenswert. Ist jetzt nicht eine von diesen typischen Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt, aber empfehlenswert. Macht man nicht aller Tage, aber was haben wir für ein Büro gesehen vom Leiter Stabsstelle 4 oder so in etwa? Ja, das war der Abteilungsleiter 4 Finanzamt, also der ist zuständig für Steuern. Genau, also was auch immer, aber ein beeindruckendes Büro, das ist, glaube ich, größer wie unsere beiden Büros zusammen, oder? Und es ist größer als das Büro vom Finanzminister. Es ist größer als das Büro vom Herrn Schäuble persönlich. Genau, den haben wir leider nicht getroffen. Den haben wir nicht getroffen, der ist nicht bei uns um die Ecke. Ne? Ja. Ja, aber durchaus mal lohnenswert, wenn man sich mal ein bisschen was anderes anschauen möchte. Okay, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt, weil die Atmo wird jetzt immer atmosphärischer. Ist, denke ich, auch mal wieder nett, mal ein Podcast mit Atmo. Wir verabschieden uns, wünschen euch alles Gute. Guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Bis demnächst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch einen Kommentar auf unserer Website oder in einem der Podcast-Verzeichnisse. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, uns einen Audiokommentar zu schicken. Ruft dazu unseren Anrufbeantworter unter 08142 4629889 an.